kaltes Zimmer, warmes Bier. Ein leeres Kissen neben mir. Leuchtreklame hält mich wach, die halbe Nacht an dich gedacht. Bilder ziehen vorüber wie ein ewiger Film. Denn außer dir kann niemand meine Sehnsucht stillen. Du holst mich immer wieder ein. Ohne dich kann ich nicht sein. Atemlos liefen wir durch Licht und Schatten, atemlos. Atemlos ließen wir uns einfach treiben, ohne einmal stehen zu bleiben, atemlos. Wir liefen gegen jeden Wind. Für uns war jeder Tag bestimmt. Wir suchten unentdecktes Land und haben so manche Nacht entflammt. Dass wir uns nie verlieren, haben wir uns oft geschworen. Durch Worte hoch wie Mauern haben wir uns doch verloren. Du holst mich immer wieder ein. Nein, ohne dich kann ich nicht sein. Atemlos liefen wir durch Licht und Schatten, atemlos. Atemlos ließen wir uns einfach treiben, ohne einmal stehen zu bleiben, atemlos. Liefen wir durch Licht.